Kundgabe 6176. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.01.1955. Keiner wird selig ohne Jesus Christus. Keiner wird jemals zur Seligkeit gelangen, der an Jesus Christus vorübergeht, der ihn auf Erden nicht anerkennt und auch im Jenseits seine Hilfe nicht in Anspruch nimmt. Er steht an dem Tor zur Ewigkeit und er will von jedem Menschen als sein Erlöser erkannt werden, auf dass er ihn geleiten kann in das Reich des Friedens und der Seligkeit, in das keine Seele Eingang findet ohne ihn. Und ewig wird draußen bleiben müssen die Seele, die sich zu ihm nicht bekennt, die Jesus Christus ablehnt, gleich wie sie es auf Erden getan hat, die in Jesus Christus nur einen Menschen sah und auch im geistigen Reich nicht mehr in ihm sehen will als einen Menschen gleich sich selbst. Er stieg der Menschen wegen zur Erde hernieder, um ihnen das Lichtreich zu öffnen, in das seine Anhänger nun eintreten können, weil er selbst bei ihnen ist und sie hineingeleitet. Niemals aber dürfen Gegner von ihm in sein Reich. Und jeder ist sein Gegner, der ihn nicht anerkennt als den, der er ist. Gott selbst, der sich im Menschen Jesus verkörperte, um das Werk der Erlösung für die Menschen zu vollbringen. Es kann niemand sich etwas aneignen, was er sich nicht selbst erworben hat. Der Mensch ist ein Bewohner der finsteren Welt und mit dieser so lange verhaftet, wie er nicht den Weg geht zu dem einen, der selbst Licht ist und Licht allen schenkt, die sich an ihn wenden. Also muss er zuvor daran glauben, dass er mit seiner Hilfe das Reich der Finsternis verlassen kann. Und er muss ihn angehen um Hilfe. Er muss sich selbst ihm anvertrauen, dem göttlichen Erlöser Jesus Christus, der nur deshalb am Kreuz gestorben ist, damit er allen den Weg zum Lichtreich freimachen konnte. Dessen Tod am Kreuz das Öffnen der Pforte zum Lichtreich war. Es wird aber keiner Seele gelingen, Eingang zu finden in dieses Reich, die nicht zuvor sich selbst dem göttlichen Erlöser übergeben hat. Denn sie hatte einst freiwillig es verlassen. Sie hatte sich den Zugang selbst verschlossen durch ihre Abkehr von Gott. Sie muss nun freiwillig zu Gott zurückkehren, der ihr selbst entgegengekommen ist in Jesus, der ihre große Schuld auf sich nahm und dafür Sühne leistete. Doch es muss dieses Opfer angenommen werden, ansonsten es vergeblich gebracht wurde für den, der den göttlichen Erlöser selbst abweiset, der sich außerhalb der durch sein Blut Erlösten stellt. Ohne ihn gibt es keine Erlösung aus der Finsternis. Und ob ihr Menschen Ewigkeiten darin schmachten müsset, ihr selbst könnet euch daraus befreien, indem ihr dessen gedenket, der für euch gestorben ist, und ihn anrufet, dass er euch helfe. Und er wird euch annehmen. Er wird euch einführen in sein Reich, so wie ihr freiwillig euch ihm ergeben habt, so wie ihr glaubet an den, der euch erlöst hat vom ewigen Tode. Amen.